Der Erzähler in Javier Tomeos Roman Der Gesang der Schildkröten hat in einem Dorf auf dem unwirtlich kargen spanischen Land ein Haus bezogen, das er von seinem Onkel geerbt hat. Die Zeichen des herannahenden Frühlings und die Gespräche mit den Tieren hält er in seinem Tagebuch fest. Im Anschluss bringen wir wieder unser monatliches Hörspielmagazin mit Tipps, Interviews und Informationen aus der Welt der Radiokunst. Der Gesang der Schildkröten. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Javier Tomeo. März. 5 Tage wohne ich jetzt in diesem Dorf. Ich beschloss, die Stadt zu verlassen und richtete mich in dem großen alten Haus ein, das ich vor 2 Jahren von einem Bruder meines Vaters geerbt hatte. Hier haben mich die Leute mit offenen Armen empfangen. Noch ahnt niemand, dass sie Probleme mit mir haben könnten. La la la la la la la la la la la la la la la la. Der Bürgermeister sagt mir heute Morgen, er finde es gut, dass in diesem Dorf junge Menschen wohnen, die sich noch nicht damit abgefunden haben, mit verschränkten Armen auf den Tod zu warten. Moment, Moment. Das Einzige, was ich in diesem Dorf machen will, ist, mit den Tieren zu sprechen. Dazu bin ich hergekommen. Um mit den Kühen zu sprechen, mit den Hühnern, den Ziegen, den Schafen und allen Tieren, die hier im Dorf und in der Umgebung leben. Aha, ja, verstehe, ja. Was ich bezwecke, ist, dass die Tiere mir von ihren Problemen erzählen. Ich kann mich morgens mit ihnen unterhalten und die Gespräche nachmittags ins Reine schreiben. Ja. Ich bin als Junge mit deinem Onkel zur Schule gegangen. Aha. Das Einzige, was ich von ihm weiß, ist, dass er Avelino hieß. Und sein eines Auge größer war als das andere. Stimmt. Der arme Avelino hatte ein Auge, das größer war als das andere. Er will mir nicht sagen, warum er ihn arm genannt hat. Und ich will ihn nicht danach fragen. Vielleicht, weil mein Onkel tot ist und er noch lebendig. Er klopft mir ein paar Mal auf die Schulter. Ich erwidere seinen Blick in aller Ruhe. Und damit er sieht, dass ich es gewohnt bin, Blicke wie seine zu ertragen, fasse ich mir mit der rechten Hand an die Eier und gebe ihm damit zu verstehen, wie schwer ich zu tragen habe. 16. März. Noch 5 Tage bis Frühlingsbeginn. Ich warte seit Jahrhunderten auf den Frühling. Niemand kann sich vorstellen, wie sehr ich ihn brauche. Mal sehen, wie viel Liebesabenteuer mir das gute Wetter bringt. Ich schaue aus dem Fenster und betrachte die Wolken, die über das Dorf ziehen. Sie kommen in Scharen aus dem Norden und ziehen nach Süden. In Wirklichkeit ist es der Wind, der alle Dinge bewegt. 17. März. Der Bürgermeister ruft mich von der Straße her. Die Stimme erkenne ich sofort. Ich stecke noch in den Federn und gehe in Unterhosen hinunter, ihm die Tür zu öffnen. Als er meine Beine sieht, fängt er an zu lachen. Ich hole Wein. Seit wann kannst du denn mit den Tieren sprechen? Und vor allem, seit wann bist du in der Lage zu verstehen, was sie dir sagen? Die Sache hat vor ein paar Jahren angefangen, bevor sie mich ins Krankenhaus eingesperrt haben. Ich bin auch ein Dichter. Schmeckt dir der Wein? Ja, der Wein bringt viele Dinge in Ordnung. So ist es. 19. März. Wieder hat mich der Bürgermeister besucht, aber diesmal in Begleitung eines Neffen. Nach dem ersten Schluck behauptet er, dass er gehen müsse und lässt mich mit seinem Neffen allein, der Ramon heißt. Ist es wahr, dass Sie ein Dichter sind und mit den Tieren sprechen können? Wenn Ihr Herr Onkel Ihnen das erzählt hat, dann bestimmt, weil es wahr ist. Ich will ein paar Tage im Dorf verbringen. Ich wohne in der Stadt. Und studiere im letzten Semester Biologie an der Universität. Sehr gut, Herr Biologe. Genieren Sie sich nicht und erzählen Sie mir, wie sich die Süßwasserpolypen vermehren. Vorsicht mit diesem Individuum. Große Vorsicht. Oder ist es vielleicht normal, dass ein Kerl, gut gebaut wie Gottes Ebenbild, sich mit 25 Jahren einen Goldzahn hat einsetzen lassen? Diese Sorte Prothesen ist längst aus der Mode. 21. März. Gute Nachrichten. Endlich ist der Frühling da. Wenigstens steht es so im Kalender. Der Neffe des Bürgermeisters hat mich wieder besucht. Er gefällt mir immer weniger. Haben Sie schon ein Gespräch niedergeschrieben? Nein, noch nicht. Aber vielleicht werde ich mich morgen dazu entschließen, die Kuh zu befragen. Sie geht jeden Morgen auf dem Weg zur Tränke am Haus vorbei. Oh, ich würde gern wissen, was Ihnen diese Kuh erzählt. Bestimmt traut er mir nicht zu, mit einer Kuh zu sprechen. Er muss glauben, das sei so schwierig wie Schildkröten singen hören. 22. März. Nachbars Kater taucht auf. Sein Erscheinen hat etwas Tröstliches. Du sollst Rocke heißen und die Türen dieses Hauses sollen dir immer offen stehen. Ich brauche keine offenstehende Tür. Ich kann mich, wann immer ich will, durch das Katzenloch einschleichen. Ich habe bis zu diesem Jahr noch nie einen Frühling ohne Schwalben erlebt. Wir haben nicht Frühling, sondern Winter. Es sind nur noch ein paar Wochen bis Weihnachten. Offenbar ein zu Scherzen aufgelegter Kater, der Spaß daran hat, die Leute für dumm zu verkaufen. 23. März. Es hat den ganzen Tag nicht aufgehört zu regnen, sodass ich nicht aus dem Haus gegangen bin. Heute Nachmittag ist Rocke wiedergekommen. Ich kann nicht glauben, dass Katzen einst angeblich Hexen gevögelt haben. Vergiss nicht, dass wir in Zeiten gesegneter Toleranz leben. Niemand regt sich mehr auf über das, was ein anderer mit seinem Körper macht. Weißt du, wie alt mein Stammbaum ist? Kleopatra, Königin von Ägypten, hat sich die Augen wie ein Kater geschminkt. Rede mir nicht von Kleopatra, mir wird sonst heiß. 24. März. Der Augenblick ist gekommen, den Leuten im Dorf zu zeigen, wozu ich fähig bin. Ich binde mir den roten Schal um und stelle mich an der Tränke auf. Sie glauben, dass die Kuh Sie versteht? Stellen Sie keine dummen Fragen. Und Sie glauben, falls die Kuh Ihnen antwortet, seien Sie in der Lage zu verstehen, was sie Ihnen sagt? Dies zumindest ist die Pflicht der Dichter. Also an mir soll es nicht liegen. Fragen Sie die Kuh, was Sie wollen. Sie können sehr wahrscheinlich nicht verstehen, was mir die Kuh sagen wird. Das interessiert mich nicht die Bohne. Es genügt mir zu hören, was Sie zu fragen haben. Schmerzt es Sie nicht, die Einzige Ihrer Art zu sein, die im Dorf geblieben ist? Denken Sie nicht manchmal an Ihre toten Freundinnen? Es muss lange her sein, dass die Kuh mit einem Menschen gesprochen hat. Es tut mir in der Tat ziemlich weh, allein geblieben zu sein. Von Zeit zu Zeit kommen mir die Tränen, wenn ich an meine toten Freundinnen denke. Besonders wenn ich an meine Jahre als Kälbchen denke, als wir alle zusammen auf den Wiesen der Jugend herumtollten. Das erscheint mir eine grandiose Antwort. Ich bin sicher, dass diese Kuh Ihnen etwas gesagt hat. Ich habe ja gesehen, wie sie ein paar Mal das Maul bewegt hat. Was mich am meisten wundert, ist, dass ich 40 Jahre alt geworden bin, ohne zu wissen, dass Kühe sprechen können. Es wäre möglich, dass die Schuld bei Ihnen liegt. 25. März. Heute Morgen bin ich ins Rathaus gegangen, um dem Bürgermeister und seinem Neffen das Interview mit der Kuh zu übergeben. Zuerst las es der Bürgermeister und dann sein Neffe. Danach sahen sie einander in die Augen. Danke. Es ist sehr gut. Sehr gut. In gewisser Weise finde ich es normal, dass Kühe sprechen gelernt haben, nachdem sie sich so viele Jahre von den Menschen haben melken lassen. Jetzt ist es 4 Uhr nachmittags. Ich steige auf den Dachboden, um mich ein Weilchen mit der Spinne zu unterhalten, die ich vor ein paar Tagen entdeckt habe. Ganz sicher wird mir die halbe Flasche Wein helfen, die ich mir gerade hinter die Binde gegossen habe. Wie heißt du? Ich heiße Mathilde. Frauen, die Mathilde heißen, sind gewöhnlich nie leichtsinnig. Dafür tiefgründig, fleißig, geduldig und einfallsreich. Die Spinne hört nicht auf zu spinnen. Es gelingt ihr ein wundervolles Netz. Wenn ich eine Fliege wäre, es würde mir nichts ausmachen, in diesem Netz zu zappeln. Spinnen sind keine Frauen. Kann man, was für Frauen gilt, auch auf Spinnen beziehen? Das ist eine ziemlich heikle Frage. Ich halte lieber den Mund, soll sie denken, was sie will. Erzähl mir, was du hier auf dem Dachboden treibst. Ich habe immer auf diesem Dachboden gelebt. Ich verbringe hier, ohne mich zu rühren, die toten Stunden. Verankert im Zentrum eines geometrischen Universums, das ich selbst geschaffen habe. Ich werde von vielen Leuten beschuldigt, ein gefräßiges, grausames und herzloses Geschöpf zu sein. Aber sie irren sich. Denn in Wahrheit habe ich ein röhrenförmiges, kleines Herz. Und außerdem ein ganglionäres Nervensystem. Da hast du's. Es gibt Menschen, die nicht damit angeben können. Was ist deine Lieblingsbeschäftigung? Am liebsten esse ich und höre stets auf meinen Magen und auf das Leben, das um mich herum kreucht und fleucht. Findest du es nicht ungerecht, dass die Psychologen euch für das Sinnbild selbstsüchtiger Introvertiertheit halten? Das finde ich in der Tat ungerecht, aber die Welt ist voll von schlimmen Ungerechtigkeiten. Danke für das Gespräch. 26. März. Spinnen sind überhaupt nicht in der Lage zu sprechen. Du bist es, der sich die Fragen stellt und sich dann die Antworten gibt. Es gefällt mir nicht, was du da sagst. Warum glaubst du, dass Katzen sprechen können und Spinnen nicht? Was für eine Anmaßung ist das? Ich kann auch nicht sprechen. Du lässt mich mit deiner eigenen Stimme sprechen, damit du dich nicht so einsam fühlst. 29. März. Die Ankunft der Blumen und Vögel fällt aus. Nie habe ich einen März wie diesen erlebt. Bis Frühlingsanfang sind es noch mehr als 4 Monate. Heute werde ich dir erzählen, wie alles seinen Anfang nahm. Es geschah in der Stadt, kurz bevor sie mich im Krankenhaus einsperrten. Ich lag auf einer Bank und langsam dämmerte der Tag. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber in Momenten wie diesen kann alles geschehen. Ein Hund kam auf mich zu, blickte mir in die Augen und sagte, er habe Hunger. Ich sagte, auch ich hätte Hunger, aber ich zögere es vor, nicht daran zu denken. In jener Nacht, ohne dass ich die Bank verließ, sprach ich auch mit einem Kater wie dir und mit ein paar Ratten. Wahrscheinlich warst du in jener Nacht betrunken. Du erzählst nichts als Geschichten und schreibst sie dann in dein Heft. 2. April. Es ist schon merkwürdig, dass man Mathilde, so klein sie auch ist, von weit her hören kann. Ich bin sicher, dass sie mir neulich nicht alles erzählt hat. Ich glaube auch, dass sie dir nicht alles erzählt hat. Rocke ist ein abartiger Kater, der seine Gedanken hinter einer Maske verbirgt. 3. April. Gestern habe ich die letzte Büchse Bohnen aufgemacht, die noch in der Speisekammer war. Aber heute Morgen bringt mir Juan, der Schmied, ein paar Schlagwürste, eine Karaffe Wein und einen halben Sack Kartoffeln. Hör mal. Auch mir will es nicht in den Kopf, dass du mit Tieren reden kannst. Ich sage weder ja noch nein. Soll jeder denken, was er will. Dein Kopf hat vermutlich von den vielen Hammerschlägen in der Schmiede die Form eines Ambosses angenommen. Mit einer Spitze vorn und einer hinten. Das hat noch nie jemand zu mir gesagt. Fühlst du dich einsam? Ohne Gesellschaft in einem so großen alten Haus? 12 Uhr nachts. Rocke liegt mir noch immer zu Füßen. Vor einer Weile wollte er entwischen, aber ich packte ihn am Schwanz und hielt ihn an meiner Seite fest. Glaubst du, ein Mensch wie ich könnte sich je einsam fühlen? Ich streichle ihm mit der Hand den Kopf. Er schließt die Augen und schläft ein. Ich finde es nicht in Ordnung, wenn unsere Gesprächspartner vorm Feuer gemütlich einschlafen und uns ohne Antwort lassen. 4. April. Der Frühling ist wie ein schönes Mädchen, das erobert werden will. Ich gehe unternehmungslustig aus dem Haus. Alle tun so, als sehen sie mich nicht. Und damit jeder sehen kann, dass es mir Schnurz ist, was sie von mir denken, gehe ich ein bisschen rund ums Dorf spazieren und setze mich an die Friedhofsmauer. Eine Schlange steckt ihren Kopf aus einem Loch hervor. Wie laufen die Dinge denn so? Ich kann nicht klagen. Aber im Augenblick bin ich nur daran interessiert, mich ein wenig zu sonnen. Wozu brauchst du Wärme, wo du doch ein Reptil bist und mit kaltem Blut geboren wurdest? Ja, ich habe kaltes Blut. Aber sobald ich 100 Jahre alt bin, wird mir ein schöner Haarschopf wachsen und jemand wird mir einen Rubin schenken. Wer soll die geheimnisvolle Person sein, die dir den Rubin schenkt? Hä? Wozu ein Rubin, wenn du keine Arme hast? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Wenn du Arme hättest, hättest du auch Hände. Und hättest du Hände, hättest du mindestens 5 Finger an jeder Hand. Wozu brauche ich Finger? Ihre Frage beweist mir einmal mehr, dass auch bei den Reptilien Dummheit die Welt regiert. Zu Hause angekommen will ich es dem Kater erzählen, aber ich kann ihn nirgendwo finden. 5. April. Der Schäfer zeigt sich nicht beunruhigt, als ich den Abhang hinaufkomme. Diesen guten Mann schreckt mein Anblick nicht, weil er weiß, dass wir lyrischen Poeten Vegetarier sind. Ich bin hier heraufgekommen, um mich mit einem ihrer Schafe zu unterhalten. Ausgezeichnet. Man hat mir im Dorf schon erzählt, dass Sie jemand sind, der sich mit allen Tieren, ob Fell oder Federvieh, versteht. Hm? Ans Werk also. Gefällt es Ihnen in der Herde? Ja, ich liebe meine Gefährtinnen innig. Und Schafe protestieren niemals. Und zwar nicht aus Sanftmut, sondern aus Klugheit. Blöken scheint mir aber nicht sehr klug zu sein. Ich lasse das arme Schaf an dem wiederkäuen, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube, es hat kein Wort verstanden. Wie viele Gallenblasen haben Sie? Ich weiß nicht, weil ich mich noch nie von innen gesehen habe. Aber ich nehme an, so viele zu haben, wie man haben muss. Und sei es nur, weil ich noch nie Gallenbeschwerden hatte. Ich bin sicher, dass Ihnen das Schaf etwas erzählt hat. Dann setzt heftiger Regen ein und er leiht mir seinen Schirm, damit ich ins Dorf zurückkehren kann. Als ich schon etwas weiter unten bin, rührt er beide Hände zum Applaus. 6. April. Ich habe den ganzen Tag bei geschlossenen Fenstern im Haus verbracht und bei Kerzenlicht Gedichte geschrieben. Ich setze ein paar Kartoffeln aufs Feuer und als sie fertig sind, kommt Juan. Ich kannte deinen Onkel. Es stimmt, dass er ein großes und ein kleines Auge hatte. Allen im Dorf tat es leid, als er starb, obwohl auch bei ihm eine Schraube locker war. Warum sagst du auch? Du bist deinem Onkel ähnlich, weil auch du ein großes und ein kleines Auge hast. 8. April. Heute Morgen weckt mich das Gezwitscher einer Schwalbe. Ich springe aus dem Bett, laufe zum Fenster und mache es weit auf, aber ich kann die Schwalbe nirgends sehen. Nicht eine Spur. Kein Grund zur Beunruhigung. Akustische Halluzinationen sind ziemlich häufig. Sie sind nicht so schlimm, wie man mir im Spital zu verstehen geben wollte. Viel schlimmer wäre es, würde ich Stimmen oder Geräusche hören, die nicht zu dem passen, was ich sehe. Oder wenn ich Sachen sehen würde, die nichts mit dem zu tun haben, was ich höre. Es wäre zum Beispiel schlimmer, wenn ich eine Kuh bellen hören würde oder einen Hund muhen. Solange das nicht passiert, habe ich keinen Grund, mir Sorgen zu machen. 9. April. Vor 2 Stunden hat es angefangen zu schneien. Es gibt Tage, an denen das Alleinsein unerträglich wird. Sodass ich beschließe, auf den Dachboden zu steigen, um ein Weilchen mit Mathilde zu schwatzen. Was hältst du von der Liebe? Ich halte nichts davon. Mir genügt es, sie zu praktizieren. Wie oft in der Woche praktizierst du die Liebe? Einmal? Zweimal? 14-mal? So oft ich kann. Da hast du aber Glück. Und dabei bist du nicht eben sehr attraktiv. Nicht einmal für Spinnenmänner. Sei mir nicht böse, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie du so unermüdlich bei der Sache sein kannst. Du verstehst, was ich meine. In Liebesdingen habe ich immer Glück gehabt. Erzähl mir, wie deine erste Liebesnacht war. Mein Liebhaber hat den Hochzeitstanz um mich herum getanzt. Anfangs habe ich ihn nicht beachtet. Als er sah, wie wenig ich mich für die Sache erwärmte, ging er weg und kam mit einer in Seidenpapier eingewickelten lebenden Fliege wieder. Das war sein Hochzeitsgeschenk. Das war der Preis, den mein Liebhaber für eine einzige Liebesnacht bezahlen musste. Es muss traurig sein, dafür bezahlen zu müssen, dass dich jemand küsst. In meinen jener Hochzeitsnacht schien ein runder, roter Mond über dem Fluss. Wir haben uns in einem Winkel des Dachbodens geliebt. Nach vollzogenem Geschlechtsakt habe ich mir meinen Partner einverleibt. Ich habe ihn restlos ausgesaugt. Der Arme ist ohne einen Mucks und ohne irgendetwas zu verstehen gestorben. So sterben sie alle, die verratenen Liebhaber. Wie konntest du wissen, dass in der Nacht deiner Entjungferung ein großer und roter Mond schien? Was für einen Mond und was für einen Fluss hätte man von hier aus sehen können? Zwing mich bitte nicht, dieses Geheimnis zu lüften. April. Juan hat mir noch eine Karaffe Wein und ein paar scharfe Paprikawürste gebracht. Meine Frau hat dich zum Essen eingeladen. Sie ist eine große Köchin. Sie macht Schmorhuhn wie sonst niemand. Als ich von zu Hause wegging, war sie in der Küche gerade dabei, einem Paprikahuhn den Hals umzudrehen. Der Mann ist verrückt nach seiner Frau. Meine Frau hätte es gern, wenn du dich nach dem Essen eine Weile mit dem Hahn des Hauses unterhieltest. Sie glaubt überhaupt nicht, dass du mit deinem Hahn reden kannst. Juan hat bei sich zu Hause weniger zu sagen als eine von links kommende Null. Um Punkt 2 Uhr erscheine ich im Haus des Schmiedes. Seine Frau heißt Maria und hat die schwärzesten Augen, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Wir lassen uns eine Stunde lang essen und trinken schmecken. Dann steht Maria vom Tisch auf, geht in den Hühnerstall und kommt nach 5 Minuten mit einem Hahn unter dem Arm zurück. Sie setzt ihn auf den Tisch. Hier hast du einen Hahn aus Fleisch und Blut. Es kann einem leid tun, mit ansehen zu müssen, wie dieses prächtige Tier inmitten der Teller und Schüsseln seine Würde zu bewahren sucht. Da wollen wir doch mal sehen, was mir dieser Spitzbube zu erzählen hat. Wie heißt du? Der Hahn antwortet mit klarer Stimme. Der meinen tatsächlich recht ähnlich. Nikanor! Ich verstehe nicht, wie ein einfacher Hahn einen so hochtrabenden Namen haben kann. Es ist eigentlich so streng mit dem Hahn. Er hat schon nicht mehr viel Kraft. Denk daran, dass im Stall 50 Hühner auf ihm waren. Das Verhältnis ist nicht übel. Ist es wahr, dass die Nützlichkeit der Hähne an dem Tag zu verblassen begann, als die Menschen den Wecker erfanden? Ich finde Ihre Frage ziemlich respektlos. Nun gut. Wie erklären Sie sich das gespannte Verhältnis zwischen Hähnen und Katzen? Eine blödsinnige Frage. Juan und Maria sehen sich an. Maria bringt den Hahn zurück in den Hühnerstall. Und sobald wir allein sind, füllt Juan sein Weinglas und trinkt es in einem Zug aus. Jetzt ist es fast 2 Uhr morgens. Ich fürchte, um diese Zeit wird Roque mir keinen Besuch abstatten. 11. April. Heute Morgen hat sich der Neffe des Bürgermeisters von mir verabschiedet. Er kehrt morgen früh in die Stadt zurück. Ich kann nur sagen, dass mir der Kerl immer weniger gefällt. Woher wissen Sie, dass Spinnen ein röhrenförmiges Herz haben? Ich habe meine Bücher. Und woher wissen Sie, dass diese verdammten Huren ihre Kerle auffressen, nachdem sie sie vernascht haben? Wären Sie als Insekt zur Welt gekommen, dann garantiert als Wespe. Ich habe in der Stadt einen Freund, der eine Umweltzeitschrift leitet. Wenn Sie mir jede Woche ein Interview schicken, kann ich es vielleicht veröffentlichen lassen. 12. April. Heute wieder ein schlechter Tag. Ich habe mir den ganzen Vormittag die Nase an der Fensterscheibe plattgedrückt und zugesehen, wie es regnet. Am Nachmittag habe ich getrunken und mich an Dinge erinnert, die mir vermutlich nie zugestoßen sind. Kater könnte eine Erfindung von mir sein, damit ich meine Einsamkeit besser ertrage. Ist es wahr, dass dieser Kater existiert? 13. April. Als ich heute Morgen das Fenster öffnete, schien die Sonne. Sehr gut. Bleib bitte den ganzen Tag hier. Ich ging hinunter in den Garten und verbrachte eine Weile im Gespräch mit einem Schmetterling. Ich erinnere mich nicht mehr, ob der Schmetterling grün, gelb oder blau war, aber er existierte. Auf einem Kohlblatt sitzend, wie eine Erscheinung. Für Minuten kam mir der Kohl wie ein blühender Kirschzweig vor. Ich streckte den Arm aus und der Schmetterling folgte meinem Ruf und setzte sich auf die Kuppe meines Zeigefingers. Ich bin sicher, dass ich der Einzige in diesem Dorf bin, der dich sehen kann. Vermutlich bist du auch der einzige Mensch auf der ganzen Welt. Er flatterte auf und davon und ließ mich allein mit meinem erhobenen Zeigefinger und dem gefrorenen Kohl zu meinen Füßen. 14. April. Kein Wort mehr von den Schmetterlingen. Dieser absurde Frühling verdient sie nicht. 15. April. Du bist schon seit vielen Jahren kein Kind mehr. Hör ein für alle Mal mit deinen Kindheitsträumen auf. Es kommt mir unmöglich vor, dass Menschen mit Kühen und Spinnen Gespräche führen und diese antworten, als sei nichts dabei. Aber du findest es normal, dass einem einfachen Kater wie dir die Tränen kommen, wenn er von Kleopatra spricht. Du weißt nur zu gut, dass nicht ich es bin, der spricht, sondern du selbst. Genau genommen findet man immer einen Grund zu schreien. April 16. 4 Uhr nachmittags. Rocke streift noch immer durch das ganze Haus. Er weiß, dass ich am Feuer auf ihn warte, aber er will mich leiden sehen. Ich lese die drei Gedichte, die ich gestern Nacht geschrieben habe. Sie sind sehr schlecht. Was ich nachts gut finde, hält am nächsten Tag nicht stand. Es gelingt mir, den Kater zu packen und ihn ins Wohnzimmer zu tragen. Es gibt Tage, da bleibt uns nichts anderes übrig, als unsere Freunde zu entführen. 18. April. Mein Neffe hat angerufen. Sein Umweltfreund bereitet eine Sondernummer der Zeitschrift vor, die sich mit Myxomatose beschäftigen wird. Er möchte, dass Sie ihm so schnell wie möglich etwas über die Kaninchen im Dorf schicken. Ich weiß nicht. Darüber muss ich erst eine Nacht lang schlafen. Das mit den Kaninchen und dem Interview lässt mir keine Ruhe. Du hast keine Ahnung von der Myxomatose. Nicht ich muss über die Myxomatose schreiben. Ich muss mich lediglich mit irgendeinem Kaninchen über diese Plage unterhalten. In jedem Fall wird es das Kaninchen sein und nicht ich, der sich mit den Antworten eine Blöße gibt. Was ist, wenn Kaninchen nicht der Rede fähig sind? Und was ist, wenn für die Kaninchen alles so ist wie immer? Ich betrachte mein Gesicht in einem Taschenspiegel, den ich in der Tiefe einer Truhe gefunden habe. Das Gesicht gefällt mir nicht besonders. Meine Augen sind so gerötet wie noch nie. Und die Stirn ist voller Falten. Sogar ein Haufen Wimpern sind mir, wie ich meine, ausgefallen. Warum ist mir in den letzten Tagen ein solches Gesicht zuteil geworden? 19. April. Wie ich vermutet habe, besitzt Juan ein paar Angora-Kaninchen. Ich wähle dasjenige, das mir am aufgewecktesten erscheint, stecke es in einen Beutel, nehme es mit nach Hause und lasse es in der Diele frei. Das Kaninchen nimmt Reis aus und zieht sich in eine Ecke zurück, von wo es mir still in die Augen schaut. Bist du stolz auf deine Wolle? Womöglich weiß das arme Tier noch gar nicht, dass es sprechen kann. Macht es dich stolz, dass deine Wolle heutzutage eine solche Wertschätzung in der Textilindustrie genießt? Wir werden alle viel zu oft geschoren. Der Bauch ist am schwierigsten zu scheren. Besonders bei den Weibchen. Wenn sie nicht aufpassen, verletzen sie uns die Brüste. Willst du mir damit etwa sagen, dass du eine Zippe bist? Ich bin ein Weibchen und ich bin stolz darauf. 21. April. 9 Uhr abends. Rocke kommt mich nicht besuchen. Mitternacht. Wie oft denke ich an den Freund, der eines Tages beschloss, wie eine Fackel zu brennen. Sich in einem Flammenmantel auf den Weg in die andere Welt machte. 23. April. Wieder zum Hügel. Wie alt bist du? Ich denke nicht daran, es dir zu sagen. Wir sind es leid, Fragen zu beantworten, die irgendwelche Individuen stellen, die jeden Tag vom Tal heraufkommen. Die Neugier der Menschen geht mir auf die Nerven. Hältst du mich für einen Menschen wie jeden anderen? Mach dir keine Hoffnung, anders zu sein. Wie alt bist du? Das Schaf zieht die Oberlippe hoch und zeigt mir die Zähne. Womöglich hält es mich für einen Viehhändler. Um die Sache zu erleichtern, vertraut es mir seine Zahnformel an. Rumpfzähne, Backenzähne, erste, zweite, dritte Temporamulare, zweite, mittlere, endgültige Zähne. Im Alter von 3 Monaten waren meine Milchschneidezähne noch zu klein, um genauere Informationen zu liefern. Ich habe alles in mein Heft notiert. Ich weiß allerdings immer noch nicht, wie alt das Schaf ist. Aber ich werde schreiben, es sei 35 geworden. 27. April. Die Tage vergehen, aber der Frühling kommt nicht. Ich möchte Mathilde gern persönlich kennenlernen. Sie ist immer noch auf dem Dachboden und sehr wahrscheinlich schläft sie um diese Zeit. Spinnen schlafen niemals. Sie liegen immer auf der Lauer und halten für alle Fälle ein Auge offen. Es ist besser, wenn du dich nicht so viel mit der Spinne beschäftigst. Ich möchte nicht, dass du sie anfasst. Ich muss ja noch ein paar Fragen über ihre Liebesabenteuer stellen. Wir sind mitten im Frühling und die Natur lädt uns ein, über die Liebe zu reden. Findest du, dass ein Mensch wie ich ein Dichter sein kann? Dein Aussehen spricht nicht gerade für einen Dichter. Seine Worte treffen mich wie ein Schuss. Doch bevor ich den Mund aufmachen kann, fallen die Augen zu. 30. April. Ramon findet das Interview, das du mit dem Kaninchen gemacht hast, großartig. Und auch dem Direktor der Umweltzeitschrift hat es sehr gefallen. Mhm. Du könntest jede Woche ein Interview machen. Du gibst es mir und ich schicke es in die Stadt. Und dann verkünden wir es überall im Landkreis. Und die Fremden werden ins Dorf strömen, um dich kennenzulernen. Der Bürgermeister nimmt meinen Arm. Wir gehen in die Kneipe, wo er mich allen vorstellt. Sie laden mich zum Trinken ein. Zu Hause wartet Rocke auf mich. Sie haben mir Beifall geklatscht. Der Bürgermeister, sein Neffe und die Leute im Dorf haben es auf dich abgesehen. Sie machen sich über dich lustig. Ich finde es unglaublich, dass du etwas so Offensichtliches nicht merkst. Du gleichst dem Vogel Strauß, der den Kopf in den Sand steckt und nicht wahrhaben will, was um ihn her geschieht. 1. Mai. Juan zeigt mir das Grab, wo mein Onkel beerdigt ist. Dein Onkel hat viele Jahre einsamer als der Mond in demselben Haus verbracht, in dem du jetzt wohnst. An manchen Tagen hat er stundenlang auf der Bank auf dem Platz die Zeit totgeschlagen, ohne mit jemandem zu reden. Einige aus dem Dorf wollten ihn in einem Hospiz unterbringen. Aber der Mann wehrte sich und es gelang ihm, in seinem Bett zu sterben. Das würde mir auch gefallen. Ich denke an die Tage, die ich im Krankenhaus verbracht habe. Als ich nach Hause komme, finde ich Rocke schlafend auf meinem Bett. Ich wecke ihn, indem ich an seinen Schnurrhaaren ziehe. Er springt wie ein Blitz aus dem Bett. Du bist nicht nur ein mittelmäßiger Dichter, sondern auch ein gemeiner und grausamer Mensch, der sich an wehrlosen Katzen rächt. Schon möglich, dass er ein paar Tage braucht, um wieder in diesem Haus aufzukreuzen. 2. Mai. Die Alte, die im Haus nebenan wohnt, starrt mich mit offenem Mund an. Ich halte ihren Blick aus, ohne nervös zu werden. Wissen Sie, gute Frau, ich bin der Meinung, dass Menschen, die allein leben, das gute Recht haben, laut zu reden und sei es nur mit sich selbst. Sie haben sogar das Recht, mit ihrem eigenen Schatten zu diskutieren, als wäre dieser eine andere Person. Und im ganzen Haus Krach zu machen und Reden zu führen. Sie macht den Mund zu, bekreuzigt sich andächtig, geht ins Haus und schiebt den Riegel vor die Tür. Ich hätte meiner Nachbarin noch sagen sollen, dass ich manches Mal, nachdem ich meine Gedichte auf einem Stuhl stehend rezitiert habe, mir selber Beifall klatsche, bis mir die Arme wehtun. 3. Mai. Rocke lässt sich nicht blicken. Ich vermisse ihn. Diese Nächte ohne Gesellschaft sind sehr hart. Ich bin so niedergeschlagen, dass ich mir nicht mal die Mühe mache, das Feuer anzufachen. 5. Mai. Der Direktor der Zeitschrift für Ökologie hat ausrichten lassen, er werde mich um 10 Uhr vormittags anrufen. Um 9:55 bin ich bereits im Rathaus und sitze neben dem Telefon. Aber ich muss bis 10:30 warten, bevor es klingelt. Der Bürgermeister nimmt ab und reicht mir dann mit geheimnisvoller Miene den Hörer. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Interview mit dem Angora-Kaninchen. Ich finde es allerdings ein wenig kurz. Ich kann es so lang machen wie nötig. Nein, schreiben Sie lieber schnellstmöglich einen Artikel über Mistkäfer. Was? Sie können ihn durch ein kleines Interview ergänzen. Tut mir leid, aber ich habe noch nie mit einem Mistkäfer gesprochen. Und ich denke auch nicht daran, es jetzt zu tun. Ich weiß ja nicht einmal, ob diese Tierchen mich verstehen können. Was gibt's denn? Ich glaube, irgendein Spaßvogel will sich einen Jux machen. Der Bürgermeister zuckt die Schultern und setzt eine Unschuldsmiene auf, als wüsste er nicht, wovon ich rede. Mitternacht. Ist es normal, dass Hähne um Mitternacht krähen? 3 Uhr morgens. Kann sein, dass der Wein schuld ist, aber die Hühner gackern immer noch. 7. Mai. Maria bringt mir ein Angora-Kaninchen. Juan ist ins Nachbardorf gegangen, um den neuen Fernseher zu holen. Ich weiß längst, dass du ein Schlitzohr bist und dir die Muschis gefallen. Trotz der Kälte kommt sie mich in einem eng anliegenden roten Kleid besuchen, das alles preisgibt, was es preiszugeben gibt. Ich mag ein Dummkopf sein, aber so dumm bin ich nun auch wieder nicht. Ich mag Kaninchen sehr. Stell ihm bitte eine Frage. Tut mir leid, aber dieses Kaninchen spricht nicht. Was ich dir nicht sagen kann, ist, ob es nicht spricht, weil es nicht will oder weil es nicht kann. Da begreift Maria, dass sie bei mir nichts ausrichten kann. Womöglich will das Kaninchen nicht mit dir sprechen, weil es gemerkt hat, dass du betrunken bist. 8. Mai. Heute Morgen bin ich mit gezückter Waffe aufgewacht. Ich habe mich nackt im Spiegel des Kleiderschranks betrachtet und meinen eigenen Auswuchs als peinlich empfunden. Es kann nicht in Ordnung sein, dass lyrische Dichter sich auf diese Art herausputzen. 9. Mai, Sonntag. Ein paar Kinder bringen mir eine Eule ins Haus und bitten mich, ein bisschen mit ihr zu reden. Sie haben sie vor ein paar Tagen mit gebrochenem Flügel gefunden. Die Eule ist ziemlich verschreckt. Beunruhigen Sie sich nicht, mein Fräulein. Wir haben nicht vor, sie zu erwürgen. Alles, was wir wollen, ist, uns ein wenig mit Ihnen zu unterhalten. Naja. Ich spiele ein wenig Theater, um die Kinder zu beeindrucken. Ich glaube nicht, dass Sie und ich uns verstehen werden. Ich bin ein Geschöpf der Nacht und Sie lieben die Sonne. Ich gebe mir selber mit verstellter Stimme Antwort, so als würde die Eule antworten. Jeder weiß, dass Sie ein ruhiger und nachdenklicher Vogel sind. Doch manche halten Sie für einen Unglücksvogel und werfen Ihnen vor, sich stets in der Nähe des Todes aufzuhalten. Sich in der Nähe des Todes aufhalten bedeutet genauso viel wie in der Nähe des Lebens zu sein. Aha. Warum ändern Sie ständig Ihren Gesichtsausdruck? Um meine Opfer zu verhexen. Geben Sie uns auf der Stelle einen Beweis dafür. Die Eule spreizt die Federn und ruckt ihren Kopf um 180 Grad. Ich versuche krampfhaft, meine Lippenbewegungen vor den Kindern zu verheimlichen. Die Mäuse, die mir ins Gesicht blicken, verstehen den Grund für diese Grimassen nicht. Die Ärmsten können sich von Panik nicht mehr rühren. Und in der Nacht, wenn man ihr Gesicht nicht sehen kann? Nachts besinnen wir uns auf unser Wimmern und Wispern und streuen in der Finsternis einen heimlichen Zauber aus, dem die Mäuse rettungslos unterliegen. Das müssen Sie uns zeigen. 10. Mai, 10 Uhr morgens. Juan bringt mir den alten Fernseher. Von heute an wirst du dich nicht mehr so einsam fühlen. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. 6 Uhr nachmittags. Zum ersten Mal schalte ich den Fernseher an und schließe die Augen. Als ich sie öffne, ist auf dem Bildschirm schon der kleine Mann mit dem Schnurrbart. Er zeigt mit dem Finger auf mich. Du bist ein Irrtum der Natur! Ich fühle, wie er mich für Sünden schuldig spricht, die ich nie begangen habe. Typen wie er sollten Auftrittsverbot haben auf dem Bildschirm. Außerdem verstehe ich nicht, wie sich einer einen so infamen Schnurrbart wachsen lassen kann. 11. Mai. Juan hat mir einige Blutwürste und ein paar Flaschen Milch gebracht. Wie läuft der Fernseher? Sehr gut. Nur, dass da manchmal so ein Kerl mit einem Schnurrbart auftaucht, der es auf mich abgesehen zu haben scheint. Lieber in schlechter Gesellschaft als allein. Da ist er schon wieder, dieser Mistkerl, und zeigt mit dem Finger auf mich. Ich schalte den Ton ab. Wir bestrafen uns gegenseitig. Ich ihn mit Stille und er mich mit seinem Schnurrbart. 12. Mai. Ein Rabenpärchen setzt sich auf die einzige Zypresse des Friedhofs und verkündet seine Liebe in alle vier Winde. Als ich zu Boden sehe, entdecke ich eine Handbreit neben meinen Stiefeln eine Kröte. In ihrem Blick spiegelt sich der Glanz vergangener Feuersbrünste. Glauben Sie, dass die Tatsache, dass Sie ein Dichter sind und ich eine einfache Kröte bin, einen so großen Unterschied zwischen uns rechtfertigt? Ich finde es ungerecht, wenn Sie sich bei Regen mit einem Regenschirm schützen können, ich aber dem Unwetter ausgesetzt bin. Mach dich nicht lächerlich. Wo hat man denn eine Kröte mit einem Schirm gesehen? Ich will wissen, warum Kröten weder eine Seidenkrawatte umbinden, noch einen Regenmantel tragen, noch bei einer dieser Quiz-Sendungen im Fernsehen auftreten können, wo fast jeder gewinnt. Die Kröte bleibt zwischen meinen Stiefeln sitzen, als würde sie auf den Fußtritt warten, der ihrem Elend ein für alle Mal ein Ende setzt. Mein Stiefel wird es nicht sein. 8 Uhr abends. Du bist ein Irrtum der Natur. Vermutlich hast du recht, aber ich bin stolz darauf, so zu sein, wie ich bin. 13. Mai. Ich bin noch einmal auf den Hügel zurückgekehrt. Der Schäfer schaut mich an, als wäre ich ein seltsames Tier. Ich bin nicht ganz nüchtern und ich weiß wohl, dass es nicht normal ist, sich den Morgenhunger mit Rotwein zu vertreiben. Aber nach einem guten Schluck fühle ich mich zu allem bereit. Ich begebe mich zu dem einzigen schwarzen Schaf. Fühlst du dich unter den weißen Schafen der Herde diskriminiert? Nein. Ich bin noch keinem einzigen rassistischen Schaf begegnet. Dafür gibt es einen einfachen Grund. Was für ein Grund ist das? Ich habe Gefährtinnen, die heute schwarz sind, morgen aber weiß, wenn sie es wünschen. Das kann ich nicht glauben. Sehr lobenswert, was du da machst. Sehr lobenswert. Der Schäfer klopft mir ein paar Mal auf den Kopf. Mir gefällt diese Art zu reden nicht. Und so drehe ich um, ohne ihm wie sonst auf Wiedersehen zu sagen. 14. Mai. Das Schnurrbartmännchen erscheint zu jeder Stunde auf dem Bildschirm. Der Kerl beschränkt sich darauf, die Papiere vorzulesen, die ihm andere Leute geben. Es kann also sein, dass er gar nicht so bedeutend ist, wie ich geglaubt habe. Bis bald! 15. Mai. Endlich! Ich springe mit einem Satz aus dem Schaukelstuhl. Rocke tritt ins Zimmer und legt sich auf sein Kissen. Er hat nicht einmal den Kopf gewendet, um mir einen Blick zuzuwerfen. Macht nichts. Er wird mir schon noch erzählen, wo er die letzten Nächte verbracht hat. Wie heißt es doch in diesem Dorf? Es gibt mehr Tage als Würste. 16. Mai. Ich lege mich ins Bett und lerne alle Geräusche des großen Hauses auswendig. Das Ächzen des alten Holzes. Rockes behutsame Schritte. Das Klagen des Windes, der durch die Fensterritzen dringt. Das kraftlose Zwitschern des ausgestopften Distelfings. Und vor allem das sanfte Atmen des Mädchens, das ich auch in dieser Nacht nicht an meine Seite legen will. 18. Mai. Das Schnurrbartmännchen trägt eine blaue Krawatte mit weißen Tupfen. Es gibt Männer, die ein übertriebenes Vertrauen in ihre Krawatte haben. Heute Morgen, während Sie in dieser Kiste geschlafen haben, habe ich mit der Schlange gesprochen. Ich meine, die von neulich, an der Friedhofsmauer. Jetzt weiß ich, warum ich den Rubin geschenkt haben will, sagte sie zu mir. Ich werde ihn immer auf der Stirn tragen, in ein Diadem gefasst. Und er wird mir als ein Licht in der Finsternis dienen. Ich werde das Diadem nur abnehmen, wenn ich den Kopf beuge, um aus einer Pfütze zu trinken. Und wenn es dir jemand wegnimmt, während du trinkst? Das wäre ein so großes Missgeschick, dass ich ernsthaft erwägen würde, mir das Leben zu nehmen. Die Antwort fand ich ziemlich erschreckend. Auch ihr begeht Selbstmord, fragte ich sie. Die Schlange antwortete, ich weiß von einigen Gefährtinnen, die es getan haben, weil sie es müde waren, über die Wege dieser Welt zu kriechen. Der Fernsehmann lässt den Blick nicht von mir, als könne er mich hören. 19. Mai. Wieder hat mich der Direktor der Zeitschrift im Rathaus angerufen. Fahren Sie nach Ägypten und interviewen Sie einen von diesen Mistkäfern, die in früheren Zeiten für heilig gehalten wurden. Ich habe den Eindruck, dass mein Gesprächspartner die Stimme verstellt. Ägypten ist weit weg. Ich müsste ein Flugzeug nehmen. Kann ich nicht genauso gut einen Käfer aus dem Dorf interviewen? Die Käfer aus diesem Dorf sind nie heilig gewesen. Nie haben sie den Sonnenball mit beiden Vorderbeinen vor sich hergeschoben. Der da mit mir spricht, ist niemand anders als der Neffe des Bürgermeisters. Er ist der Bastard, der sie als Direktor der Zeitschrift ausgibt. Einverstanden. Wenn es Ihnen lieber ist, dann interviewen Sie doch irgendeinen lokalen Skarabäus. Fragen Sie ihn, ob er von derselben Mistkugel abstammt, die er vor sich herschiebt. Wenn die heikle Frage nicht mit dem größtmöglichen Taktgefühl formuliert wird, könnte der Käfer böse werden und sie zum Teufel jagen. Es gibt Leute, die es nicht mögen, wenn man sie an ihre Abstammung erinnert. Sie können mir das Interview auch handschriftlich zuschicken, vorausgesetzt die Schrift ist leserlich. Ich bin froh, dass ich nicht nach Ägypten muss. Ich könnte nie in ein Flugzeug steigen. Haben Sie nie daran gedacht, dass Flugzeugreisen Wunder sind, die sich wiederholen? Denken Sie daran, dass immer das Flugzeug abstürzt, in dem die anderen reisen. 20. Mai. Vor ein paar Stunden habe ich den Schlusspunkt unter das Interview gesetzt. Ich begegne dem Käfer wenige Meter vom Misthaufen. Die Luft riecht nach frisch geschnittenen Rosen und Jasmin. Werden die Mistkäfer in diesem Dorf aus derselben Mistkugel geboren, die sie vor sich herschieben? Ganz und gar nicht. Wir sind wie jedermann ein Resultat der Liebe. Also nicht wie ihre ägyptischen Brüder ein Männchen, das sich selbst gezeugt hat? Nein. Danke. Zugegeben, das Interview ist ein wenig kurz geraten, aber mehr ist mir nicht eingefallen. 21. Mai. Rocke bleibt verschwunden. Wie ich heute Morgen den Kopf aus dem Fenster stecke, sehe ich die Nachbarin, die aus ihrem Fenster schaut. Die Alte berührt mit dem Finger ihre Stirn. Diesen Finger, mit dem sie mir zu verstehen gibt, wie verrückt ich bin, verzeihe ich ihr nicht. Ich könnte sie erwürgen und würde ganz ruhig dabei bleiben. Mein Blick fällt auf ihre beiden Zähne, die ihr über die Lippen hinaus wachsen. Können Sie denn Kaninchenfleisch von Katzenfleisch unterscheiden? Die Alte schließt das Fenster. 22. Mai. Es nieselt doch, ich kann der Versuchung nicht widerstehen, das Haus zu verlassen. Die Kröte erscheint zu meiner Begrüßung. Ich halte mich für eine ziemlich ausgefallene Kröte, weil ich ohne Gift geboren wurde. Ich bin ein missgestaltetes und dazu noch harmloses Geschöpf. Pech? Auch ich bin ohne einige Dinge auf die Welt gekommen, die alle anderen Menschen haben und mit denen sie die Stürme des Lebens bestehen. Warum zertrittst du mich nicht? Du kannst in meinem Garten wohnen. Ein Garten, der ein Schutthaufen ist, aber besser als nichts. Heute Nacht habe ich mich dazu verurteilt, auf den Schnurrbartmann zu verzichten. Ich habe Kanal 10 eingeschaltet und mir über eine Stunde lang angesehen, wie ein Dutzend Mädchen ihren Bauchnabel zeigen und den Hintern bewegen. Ich glaube nicht, dass man außer im Fernsehen Frauen trifft, die ihre Beine und Hinterteile so schnell bewegen können. Dennoch haben mir diese Frauen die Laune verdorben. Plötzlich höre ich Mathildes höllisches Gekicher auf dem Dachboden. Bestimmt macht sie sich über meine Einsamkeit lustig. Ich habe nicht lange überlegt. Bin mit einer Schachtel Zündhölzer auf den Dachboden gestiegen und habe das Spinnennetz mitsamt Mathilde in Brand gesteckt. In kürzester Zeit habe ich sie zu einem Rendezvous mit all ihren toten Liebhabern geschickt. 24. Mai. Heute Nachmittag ist der Barbier aus dem Nachbardorf gekommen. Ich blicke ihm beim Rasieren fest in die Augen, als würde ich ihn fragen, ob heute endlich der große Tag meiner Hinrichtung gekommen ist. Sein Puls flattert merklich, während er mit dem Messer über meine Wange schabt. Weißt du, wo bei mir die Halsschlagader sitzt? Du hast einen schwierigen Bart. Bestimmt würde er mir am liebsten die Kehle durchschneiden und möglicherweise findet er eines Tages den Mut dazu. Mai. Das Spiel geht weiter. Der vermeintliche Zeitschriftendirektor hat mich für das Interview mit dem Mistkäfer beglückwünscht. Den Brief hat mir der Bürgermeister höchstpersönlich überbracht. Glauben diese Idioten tatsächlich, dass ich das Käferinterview ernst gemeint habe? Ahnen Sie, dass ich Ihr Spiel durchschaut habe? Ich jedenfalls werde weiter mitspielen. Mai. Völlig unerwartet taucht Rocker auf. Ich mache die Augen auf und begegne seinem Blick. Ich verlange keine Erklärungen von ihm. Und er gibt mir keine. Nichts davon gegenseitigen Beschuldigungen. Es ist das einfachste Wiedersehen von der Welt. 27. Mai. In ein paar Tagen werde ich eines der beiden Schweine von Juan interviewen. Die Erlaubnis seiner Frau habe ich bereits. Warum hast du ausgerechnet ein Schwein ausgewählt? Das ist genau die Frage, die ich erwartet habe. Und ich gebe ihm die Antwort, die ich vorbereitet habe. Es wäre das erste Interview in der Geschichte, das man mit einem vierbeinigen Schwein macht. Ja, aber warum ausgerechnet ein Schwein? Angesichts der Tatsache, dass ich einen Mistkäfer interviewt habe, ist es doch nur logisch, auch ein Schwein zu interviewen. Du bist ein genialer Bursche, du. Ich brauche gar kein Schwein an meiner Seite, um das lustigste Interview der Welt schreiben zu können. Mit einem Glas Rum bin ich zu allem fähig. Das Interview ist im Kasten. Ich lese es dem Mann im Spiegel laut vor. Halten Sie sich für ein Schwein? Oh, ich bin ein Schwein von Geburt an und bis zum heutigen Tag. Halten Sie sich für schmackhaft? Oh, ich habe mich noch nie selbst gekostet. Aber angenommen, Sie hätten das herkömmliche Futter satt und würden sich dazu entschließen, sich von Ihrem eigenen Schinken zu ernähren. Die Macht des Rums ist grenzenlos. Kein Schwein in der Welt, so verdreht es auch sei, wäre imstande, sich selber aufzufressen. Aber stellen Sie sich für einen Augenblick vor, es wäre dazu in der Lage. Wie ließe sich diese Praxis dann am besten beschreiben? Autokannibalismus? Selbstbedienung? Oh, ich meine, es könnte sich um eine Art gastronomischer Masturbation handeln. Morgen werde ich das Interview dem Bürgermeister bringen. 32. Mai. Heute bin ich wieder mit gezückter Waffe aufgewacht. Wenigstens funktioniert mein Körper noch. Und was er auf eigene Verantwortung und Regie zu tun beschließt, ist nicht meine Schuld. Ist das nicht Beweis, dass wir mitten im Frühling sind? Die Alte steht am Fenster und versteckt sich hinter der Gardine. 33. Mai. Ich habe den Eindruck, dass Rocke nicht mehr derselbe ist wie in den ersten Tagen. Von Mal zu Mal ist er wortkarger und in sich gekehrter. Wir sitzen jetzt beide vor dem Fernseher, die Flasche in Reichweite. Rocker hat seine Weinration im Suppenteller. Als das Feuer im Kamin verlischt, steht er auf, macht einen Katzenbuckel und geht. Ohne sich zu verabschieden. Mit einem Stein um den Hals sollen sie dich ersäufen. 34. Mai. Die Herde kommt wie an jedem Tag langsam den Mühlenweg herauf. Plötzlich sehe ich ein herrliches Schaf mit blütenweißer Wolle. Der Schäfer ist schon weit weg, also überlege ich nicht lange, springe auf das Schaf, umschlinge seinen Hals mit beiden Armen und halte es fest. Wie heißt du? Ich werde von allen Serafina genannt. Serafina kommt aus dem Hebräischen und bezieht sich auf die hölzerne Schlange, die Moses als Amulett trug. Woher weißt du das? Ich besitze über 1000 Bücher und habe sie alle gelesen. Wenn du mit mir in mein Haus kommst, will ich sie dir gern zeigen. Und außerdem zeige ich dir eine kostbare Postkartensammlung, die mir meine Tante geschenkt hat. Ich habe kein großes Interesse an Büchern. Ich rede lieber über Käse. Mir bleibt nichts anderes übrig, als sie freizulassen. Oben am Fenster zieht die Doppelzahnalte die Gardinen zu. 35. Mai. In der vergangenen Nacht habe ich von Serafina geträumt und bin erschrocken aufgewacht. Ich dachte an jenen Schäfer, der sich in eine Ziege verliebte und der an den Hornstößen starb, die ihm ein eifersüchtiger Ziegenbock verpasste. Ich träume zu viel. Und lauter Sachen, die ich nie zuvor geträumt habe. Soll das heißen, dass ich innerlich aus dem Leim gehe? 4 Uhr morgens. Und es schneit. Rocke lässt sich nicht blicken. Der Mistkerl ist so unzuverlässig wie der Frühling. 36. Mai. Ich bin fest entschlossen, mich nicht länger um die Meteorologie zu kümmern. Während ich schreibe, beuge ich mich über meine innere Landschaft, die ihre eigenen Sonnen, Monde und Sterne hat. Zum Teufel also mit dem, was da draußen geschieht. Es hat Menschen gegeben, auf die Tiere eine gewisse aphrodisierende Wirkung ausübten. Die Zoophilia erotica ist eine Art Zoopathie, wenngleich man sie auch als eine Art Zoanthropie bezeichnen könnte. Sie glauben also nicht, dass Liebe nur eine Sache von Männern und Frauen ist? Bis bald! 2 Uhr morgens. Wo magst du wohl sein, meine Prinzessin? Wo knüpfst du heute Nacht deine Netze? Von welcher Farbe ist heute Nacht dein Mond? Was wurde aus deinem kleinen Röhrenherz? »37. Mai. Heute Morgen hat mir der Bürgermeister einen Brief von seinem Neffen gebracht. Dem Zeitschriftendirektor gefällt das Interview mit dem Schwein sehr. Wir wissen wohl, schreibt er, dass einige Leser es nicht ernst nehmen werden, aber die Schuld liegt bei Ihnen und nicht bei uns. Sollte es wahr sein, dass diejenigen, die um ihre Täuschung wissen, sich dennoch nicht getäuscht fühlen? Ich blicke dem Bürgermeister direkt in die Augen. Der Bastard versteht nicht, was ich sagen will. Oder vielleicht tut er nur so. Glauben Sie wirklich, dass jemand mit einem Schwein sprechen kann? Ihm bleibt für ein paar Sekunden der Mund offen. Ja, er sieht mich an, als ob er in diesem Augenblick endlich entdeckt, dass ich ein ganz normaler Mensch bin, der sehr wohl weiß, dass Schweine einzig und allein auf dieser Welt sind, um sich in Blutwürste und Dauerwürste zu verwandeln. Dieser arme Mann hat sie nicht alle beisammen und er traut sich nicht, mich zu fragen, warum ich meine, dass man mit Schweinen nicht reden kann, aber durchaus mit Kühen, Schafen und anderen Haustieren. Besser, wenn er nicht fragt, denn meine Antwort würde niederschmetternd sein. Dein Onkel konnte zwar nicht mit den Kühen sprechen, aber er fand ein Mordsvergnügen darin, ihr Euter anzufassen. Wie ist es möglich, dass es mitten im Mai schneit? Wieder zeigt sich in seinem Blick der vertraute spöttische Funke. 38. Mai. Ich sitze auf der Bank auf dem Dorfplatz mit der Flasche in Reichweite. Maria setzt sich an meine Seite. Sie sieht mich an, ohne mit der Wimper zu zucken. Juan ist wieder im Nachbardorf. Er ist gestern los und wird nicht vor morgen Nachmittag zurück sein. Ich habe den Hund mit einem Bein am Tisch festgebunden. Du kannst ihn befragen, wenn du Lust hast. Sehr gut. Aber bevor ich den Hund interviewe, muss ich dem Hahn noch ein paar Fragen stellen. Was sind das für Fragen? Ich werde ihn fragen, warum die Hähne den Kopf einziehen, wenn sie durch eine Tür gehen. Bestimmt bist du so schlau, dass du schon weißt, was dir der Hahn antworten wird. Natürlich. Er wird antworten, dass er den Kopf einzieht, damit sein Kamm nicht zu Schaden kommt. Der ist sein ganzer Stolz. Und er wird ein wenig angeben und mir erzählen, dass es die Hähne sind, die die Eier ausbrüten und nicht die Hennen. Das mit den Eiern gefällt mir. Ich nehme ihr die Flasche weg, die sie an die Brust gedrückt hat, und renne nach Hause. 40. Mai. Ich stecke den Kopf hinaus. Nirgendwo eine Schwalbe. Nieder mit den düsteren Vorahnungen. Ich gehe ohne Mantel nach draußen, setze mich auf die Bank und kremple die Ärmel hoch. Jemand ruft mir zu, ich würde mir eine Lungenentzündung holen, aber ich tue so, als hörte ich ihn nicht. Ich bin entschlossen, dem Frühling alle Tage zu geben, die er braucht. Er soll mir später nicht mit der Ausrede kommen, ich hätte ihm nicht genug Zeit gelassen. 41. Mai. Komm endlich runter, ich bin schon ganz steif vor Kälte. Ich gehe runter, um aufzumachen, aber da ist niemand. 42. Mai. Der Bürgermeister und sein Neffe haben sich vom ersten Tag an über dich lustig gemacht. Das ganze Dorf hat es gewusst. Jetzt sind sie dabei, ein ganz dickes Ding zu drehen. Juan hat mir eine Flasche Wein und einen Schinken mitgebracht. Der Neffe will die Leute vom Fernsehen benachrichtigen, damit sie ins Dorf kommen und eine Reportage über dich machen. Nicht schlecht. Der Bürgermeister will nichts weiter als Werbung für sein Dorf machen, damit Fremde herkommen. Bestenfalls kommen sie um Wolle und gehen geschoren nach Hause. Das Schlimmste ist, die Scheißkerle sind schlauer als wir. Das wollen wir erst einmal sehen. Es geht das Gerücht um, eine Frau habe es mit dem Neffen des Bürgermeisters getrieben. Manche Leute haben spitze Zungen. Mai. Mögen auch die Vögel vor Kälte erstarren, ich habe meinen eigenen Frühling, der mir rittlings auf die Nieren sitzt. Ich mache das Fenster weit auf und klopfe das Nest der Schwalbe ab, das unter dem Vordach hängt. Komm da raus, du Nutte! Denk bloß nicht, ich würde mein Leben lang auf dich warten! Die Alte mit den zwei Zähnen beobachtet mich von ihrem Fenster aus. Sie bekreuzigt sich hastig, als der Teufel erschien. 44. Mai. Ich weiß nicht, wie ich diesen Quatsch über meine Frau und den Neffen des Bürgermeisters erzählen konnte. Hör auf, dir Sorgen um deine Frau zu machen. Jeder hat seine kleinen Geheimnisse. Ich habe auch welche. Ich habe Mathilde umgebracht. Und auf Rocke habe ich es auch abgesehen. Juan hat nicht die geringste Ahnung, wer Mathilde und Rocke sind, aber er ist zu betrunken, um mich danach zu fragen. 46. Mai. Als ich heute in den Garten ging, fand ich nicht eine einzige Tomate, weder eine reife noch eine grüne. Ich fand nicht einmal die Stelle, wo die Tomaten wachsen. Der Himmel sah aus wie das Gesicht eines Toten. Ich befinde mich im Mittelpunkt der Stille. Die Kröte ist verschwunden. Alle Kröten, die fortgehen, kommen früher oder später wieder. 48. Mai. Heute Morgen habe ich mir ein paar Eier mit Rotwurst gebraten. Juan hat sie auf die Bank in der Diele gelegt. Wenn es diesen guten Mann nicht gäbe, wäre ich mit Sicherheit schon verhungert. 50. Mai. Ein ermutigendes Datum. 52. Mai. Die von der Zeitschrift bitten dich, das letzte Pferd, das es noch im Dorf gibt, zu interviewen. Aha. Anscheinend haben sie es ziemlich eilig. Aber ja, das Pferd fehlt uns noch. Wieso wissen die bei der Zeitschrift, dass es in diesem Dorf noch ein Pferd gibt? Keine Ahnung. Ich vermute, das müssen sehr schlaue Leute sein. Das Pferd gehört mir. Es heißt Pinturero. Ich habe nichts dagegen, es zu befragen. Das Interview wird in der Diele meines Hauses stattfinden. Wir stellen ein paar Stühle auf für die Familie und die Freunde. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. 54. Mai. Juan hat mir einen Sack mit weißen Bohnen und ein paar Quitten gebracht. Mir gefällt die Farbe der Quitten. Allein schon von der Farbe bekommt man Lust, hineinzubeißen. Bisher habe ich immer geglaubt, Quitten würden Ende November gepflückt und nicht zu Frühlingsbeginn. Meine Quitten sind von ganz besonderer Art. Juan setzt die Weinflasche an, verfehlt seinen Mund und macht sich das Hemd schmutzig, der arme Kerl. Kann sein, dass bei mir eine Schraube locker ist, aber ich bin kein Idiot. Es ist Juans Frau, die ihn auf den Weg der Verbitterung schickt. Er kann nicht vergessen, dass sie ihn mit diesem Schwein betrogen hat. Am schlimmsten ist das schlechte Wetter. Heute Nachmittag habe ich Serafina gesehen. Es war wie eine Erscheinung. Sie ging an meinem Haus vorüber, aber sie hat mich nicht gesehen. Rocke liegt jetzt lang ausgestreckt auf seinem Kissen an meiner Seite. Ich werfe den Fernseher an und es erscheint der Mann mit dem Schnurrbart. Wie lange sind wir drei nicht mehr zusammen gewesen? Es wird eine großartige Nacht werden. Gehören Sie zu denen, die finden, dass Fisch zu teuer ist? Der Schnurrbartmann zeigt mit dem Finger auf uns. Weder Rocke noch mir fällt eine Antwort ein. Die Frage trifft uns unvermittelt. Der Schnurrbartmann, der das sofort gemerkt hat, reibt sich schadenfroh die Hände. 56. Mai. Die Frau des Bürgermeisters sieht mich vom Balkon aus kommen und eilt herunter, mir die Haustür zu öffnen. Im Publikum sehe ich Juan, seine Frau sowie die Alte mit den zwei Zähnen. Als alle sitzen, bringt mir die Frau des Bürgermeisters ein Glas Branntwein. Ich trinke das Glas auf einen Zug aus, setze mich auf den Stuhl, schlage ein Bein über das andere, damit sie sehen, dass ich nicht nervös bin. Der Bürgermeister kommt, das betagte Pferd am Halfter führend. Man sieht ihm an, wie zufrieden er ist, diesen ganzen Zirkus auf die Beine gestellt zu haben. Er führt das Pferd neben mich, nimmt Platz neben seiner Frau und bedeutet mir anzufangen. Zu Befehl. Erzählen Sie uns bitte, wie das war, als Sie noch Ihr Brot mit Wagenziehen verdienen mussten. Seitdem sind schon viele Jahre vergangen. Ich antworte mir selbst, ohne mir die Mühe zu machen, meine Stimme zu verstellen. Und wie ist es heute? Glauben Sie, dass wir ein Recht auf unsere Illusionen haben? Was das betrifft, so bin ich pessimistisch. Das Wiehern gelingt mir so gut, als hätte wirklich ein Pferd gewiehert. Mit den Jahren ist aus mir ein völlig unnützes Tier geworden. Die Maschinen haben mich ersetzt. Ein kleiner Motor hat genügt, mich überflüssig zu machen. Es gab eine Zeit, da die Menschen weder im Frieden noch im Krieg ohne uns auskommen konnten. Es würde mich nicht wundern, wenn viele Tiere sie um ihre Lebensgeschichte beneiden. Und wundern würde es mich auch nicht, wenn einige Kerle sie um das beneiden, was ihnen da zwischen den Hinterbeinen baumelt. Ich schaue aus dem Augenwinkel nach dem Bürgermeister und seiner Frau, die im ganzen Dorf im Ruf einer Betschwester steht. Sie läuft sofort rot an wie eine Tomate. Ich drehe mich zu ihr um und schenke ihr ein liebenswürdiges Lächeln. Sagen Sie mir, meine Dame, stimmt es vielleicht nicht, dass Ihr Mann zwischen den Beinen nichts zu bieten hat im Vergleich zu diesem wohlausgestatteten Tier? Und stimmt es etwa nicht, dass Sie in manchen Nächten lieber dieses schöne Pferd im Bett hätten? Der Bürgermeister schnellt hoch wie eine Sprungfeder. Das Fest ist zu Ende! Raus! Raus! Er traut sich aber nicht, mich bei den Schultern zu packen, weil er in meinem Blick die eiskalte Entschlossenheit des Totschlägers sieht. Er packt seine Frau beim Arm und zerrt sie ins obere Stockwerk. Wer Wind sät, wird Sturm ernten, sagt Pintorero zu mir, kaum dass wir alleine sind. 21. Dezember. Heute Morgen habe ich mich in die Dinge gefügt und bin wieder zum normalen Kalender zurückgekehrt. Juan hat mir eine Tafel Marzipan gebracht. Wie fandst du mein Interview? Ich bin vor Lachen fast gestorben. Es war die Mühe wert. Mir macht es nichts aus, dass der Bürgermeister mich des öffentlichen Unfugs sowie des Verstoßes gegen die guten Sitten bezichtigt und mir eine Frist von 10 Tagen gesetzt hat, um aus dem Dorf zu verschwinden. Wenn ich nicht im Guten gehe, werden sie mich im Bösen aus dem Dorf jagen, also gehe ich im Guten. Besser, wenn die Guardia Civil nichts davon erfährt, weil sie mich sonst womöglich wieder ins Spital bringen. 22. Dezember. Jemand klopft eine ganze Weile an die Tür. Aber ich will nicht hinuntergehen und aufmachen. Warum sollte ich denn antworten? Wie kann der antworten, der nicht einmal weiß, ob er noch lebt? 23. Dezember. Den ganzen Nachmittag habe ich hinter meinen Gardinen hinausgespäht. Ich habe den Bürgermeister und Juans Frau gesehen, wie sie aus dem Haus der Alten kamen. Das Haus ist offenbar dabei, sich in einen geheimnisvollen Ort der Begegnungen zu verwandeln. Unerwartet taucht Rocke auf. Wie viel sind 2 und 2? 6! Ich gieße ihm den Suppenteller voll Wein. Dann stelle ich den Fernseher an. Auf dem Bildschirm wimmelt es von Mädchen mit Badeanzügen. Man könnte meinen, die Tänzerinnen sehen uns an. Mach dir keine Illusionen. Keine von denen hat auch nur das geringste Interesse an uns. Und wenn, könnten sie uns doch nicht sehen, weil wir viel zu weit weg sind. Wer ist zu weit weg? Wir von ihnen oder sie von uns? Zuschauen und sehen ist nicht dasselbe. Meinst du, diese Mädchen kämen uns besuchen, wenn sie wüssten, dass wir allein sind? Das glaube ich nicht. Dezember 24. Ich erinnere mich, wie wir in Nächten wie dieser vor ziemlich vielen Jahren im Chor alte Lieder gesungen haben. Aber ich glaube, die damals mit mir gesungen haben, sind nicht mehr auf der Welt. Manchmal denke ich sogar, es hat sie gar nicht gegeben. 25. Dezember. Rocke ist nicht aufgetaucht. Du kannst nicht einmal mit Katzen umgehen. Man kann ihnen nicht verbieten, an Kleopatra zu denken. Du hast vom Tag an, da du in dieses Dorf gekommen bist, selbst Gespräche geführt. Ich halte es für nicht verwunderlich, wenn Menschen wie Katzen den Respekt vor dir verloren haben. Was wollen Sie damit sagen? Ich reiße die Kabel aus der Wand, nehme den Fernseher auf die Schulter und werfe ihn aus dem Fenster. 26. Dezember. Juan hat mir noch eine Flasche Apfelsekt und ein halbes Brathuhn gebracht. Ich bedauere sehr, dass du aus dem Dorf fort musst. Meine Frau macht mir das Leben zur Hölle. Mach dir keine Sorgen. Ob du heiratest oder nicht, du bereust es in jedem Fall. Ich habe gestern Nacht den Fernseher aus dem Fenster geworfen. Ich weiß. Die Alte hat alles beobachtet und ist zum Bürgermeister gelaufen. Kannst du wirklich mit den Tieren sprechen? Ich glaube ja. Als ich dich kennenlernte, habe ich gedacht, bei dir müsse eine Schraube locker sein. 28. Dezember. Soeben habe ich das letzte Holzscheit ins Feuer gelegt. Ich müsste wohl langsam meinen Koffer packen. 31. Dezember. Übermorgen wird mich Juan mit seinem Lastwagen ins Nachbardorf fahren. Dort werde ich den Bus nehmen, der mich in ein paar Stunden in die Stadt bringen wird. Rocke läuft in die Küche, gerade als ich die Kartoffeln zum Kochen aufsetze. Ich übergieße dich mit kochendem Wasser. Noch nie habe ich jemand solche Sprünge machen sehen. Ich bin mir sicher, er wird mir für den Rest seiner Tage nicht verzeihen. 1. Januar. Vor einer Weile hat es aufgehört zu schneien. Ich sitze vor der Haustür und schreibe die letzten Zeilen in mein Tagebuch. Meine Finger sind so eiskalt, dass ich kaum den Kugelschreiber halten kann. Die Alte traut sich nicht einmal aus dem Fenster zu schauen und mir gute Reise zu wünschen. Am schlimmsten ist diese Kälte, die kein Ende nimmt. 'Der Gesang der Schildkröten'. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Javier Tomeo. Aus dem Spanischen von Fritz Rudolf Fries. Mit Horst Bollmann als Bürgermeister. Christian Gaul als Ramon. Maximilian Wigger als Kuhhirt. Axel Wandke als Juan. Katrin Angerer als Maria, Rolf Marnitz als Schäfer, Fred Grätz als Barbier und mit Matthias Walter als Ich-Erzähler, T. TV-Mann und alle Tiere. Schnitt Barbara Zwirner, Ton Thomas Monajan, Regieassistenz Sabine Bohnen. Musik Christoph Baumann, Hörspielbearbeitung und Regie Barbara Liebster. Produktion Deutschlandradio Berlin 2003.